ehe mich nun der letzte Rest meiner Geisteskraft verlässt, wie man in der Presse liest, im Grunde längst verkümmert ist. Hab ich noch schnell vor Tore Schluss von Wohlstand, Luxus und Genuss, von Ausschweifung ganz ausgelaugt, am Euter Franz Villons gesaugt. Aus dem die Milch der Wahrheit fließt, doch nur, wenn der ein Dichter ist, von dem er angemolken wird. Bei mir hat er sich nicht geziert. So hab ich während einer Nacht dies kleine Testament gemacht. Sollte ich mein Leben bald verlieren, vermache ich mein krankes Hirn. Professor Dr. Pillermann, der Untersuchte, schlägt es dann mit einer Nudelrolle platt und kocht es aus bei 1000 Grad. Und legt es dann in Spiritus, wo es ganz fest unter Verschluss weit von der Wirklichkeit entfernt. Noch akademisch denken lernt. In Deutschland, der Kulturnation, schätzt man den Dichter immer schon. Betrachtet man es mal genau, nicht höher ein als eine Sau. Die im Dreck nach Futter gräbt, verachtet wird, solange sie lebt. Ist sie dann eines Tages tot, befreit man sie von Schmutz und Kot. Deckt sich mit ihren Innereien für lange harte Winter ein, so könnte es mir wohl auch ergehen, drum will ich, das wird man verstehen. Wie selbst das allerdümmste Schwein zu Lebzeiten gemästet sein, dem Schlachter, der mir ganz zuletzt das Messer an die Kehle setzt, dem rate ich und auch seiner Frau, falls sie noch nach der Tagesschau schnell einen Schlachter zeugen wollen, dass sie an Sülze denken soll. Und dass sie bei gelöschtem Licht ja nicht mehr tun als ihre Pflicht, sonst kommt da Schande für das Haus. Noch ein Dichter dabei raus. Doch hätte ich meine Lieder gern statt einem Schallplattenkonzern unserem deutschen Volk vermacht, doch nimmt es, hab ich den Verdacht. Mein Geschenk erst gar nicht an, wobei ich mich auch irren kann. Es hält mich, bilde ich mir ein, längst nicht mehr jeder für ein Schwein. Es werden auch schon Stimmen wach, die weisen mir eindeutig nach, dass ich ein blöder Esel sei und mein Gesang Ia-Geschrei. Doch auch als Esel will ich nun den Massen was zugute tun. Statt meiner Lieder biete ich dann meinen Kieferknochen an. Denn Samson, denkt einmal daran, schlug er nicht an die 1000 Mann mit einem Eselskiefer tot, deswegen dieses Angebot. Wenn sich das Volk einmal empört, sich gegen alle Herrschaft wehrt, es meinen Kiefer bei sich trägt und auf bourgeoise Schädel schlägt. Ich habe mich mit Vorbedacht im Fernsehen immer rar gemacht, doch weil ich auch kein Unmensch bin, bestimme ich jetzt immerhin. Sollte ich gestorben sein, meinen Kadaver auszuleihen für eine Fernsehmonsterschau, doch achte man darauf genau, dass man die Leiche gut geschminkt im vollen Wix, bevor sie stinkt, festbindet an ein Mikrofon, so wie ihr sieht, ihr wisst ja schon. Tod auf sein Pferd gebunden war, dazu soll man noch eine Schar Go-Go-Go-Girls engagieren, die meine Verse überschmieren mit süßem Dup-Du-Aua, damit das Volk ein Bildschirm ja als Sahnetörtchen runterfrisst, was Vollkornbrot gewesen ist. Solange ich der Bäcker war, das stelle ich hier noch einmal klar, weil ich noch lebe hinterher. juckt mich das nicht mehr so sehr. Und nun zu jenem kleinen Mann, den ich nur schlecht beschreiben kann, weil er hier nicht genannt sein will, denn lieber lauert er ganz still. Im Dunkel bildet sich viel ein und hängt sich überall mit rein. Dabei wiegt dieser Himmelhund, wenn's hochkommt, nur ein Viertelpfund. Ich ahne, so gut kenn ich ihn, dass er, wenn ich gestorben bin, von meinem Tode unberührt sein eigen Leben weiterführt. Wenn diese Ahnung sich erfüllt, begrabt ihn auf der Insel Sylt, in Kampen am Nacktbadestrand, nicht allzu tief im Dünensand. Ich denke, dass ihr mich versteht, wenn ihr die hübschen Mädchen seht. Im Sande sitzen braun und nackt und eine zu der anderen sagt: Zwar weiß ich alles, dieser Schlot ist schon seit einer Weile tot, doch könnte ich wetten, er ist hier. Ich spüre was von ihm in mir. Fürs Erste mache ich jetzt mal Schluss, obwohl ich eingestehen muss, dass manches noch zu sagen wäre, ein anderes Mal erzähl ich mehr. Denn ich möchte, dass ihr wisst, wenn dies auch mein Vermächtnis ist, dass ich noch lang zu leben hab, bin ich dann tot sollen um mein Grab. Auch jene Journalisten stehen, die Schmeißfliegen so ähnlich sehen. Wer fräse sich denn sonst das hat und seins geschissen hat? Für sie gebe ich noch aus dem Grab ganz kurz eine Erklärung ab. Statt einer Rede lass ich bloß einen letzten Rülpser los. Tiefgerollend aus dem Untergrund, die Erde öffnet ihren Schlund, schluckt und zerkaut das Lumpenpack, doch weil sie diesen Fraß nicht mag, kotzt sie den widerlichen Schmaus gleich angeekelt wieder aus. Ich hab die Bande jedenfalls ein für alle Mal vom Hals.